Wir lesen weiter in Apostelgeschichte 13. Es ist zwar kein Weihnachtsthema in dieser Weihnachtswoche, aber es handelt doch von der frohen Botschaft, die Jesus Christus in diese Welt gebracht hat und wir weitertragen dürfen. Aber dieser Botschaft, so wie auch zur Weihnachtszeit, wird vielfältig widersprochen. Und auch das ist biblisch. Denn das steht schon in der Heiligen Schrift, dass dem Wort vom Kreuz und dem Ausfluss vom Kreuz von vielen widersprochen wird, bis zum heutigen Tag. Sogar religiöse Menschen machen sich auf und reden gegen das Kreuz, deuten es um. Die Geburt Jesu wird auch umgedeutet. Da ist ja das Christkind, das ist ja was Nettes und Schönes, was da immer wieder kommt und Geschenke mitbringt. Man will nicht unbedingt den Heiland haben. Den Heiland, der eigentlich nur für Sünder gekommen ist. Und Sündenvergebung heißt Licht ins Leben. Darum haben wir diese schönen Kerzen. Das Licht soll uns zeigen, dass Jesus Christus das Licht ist in der Dunkelheit. Und wir sind ja in der dunklen Jahreszeit. Und es geht bald wieder mit den Tagen, mit der Länge der Tage bergauf. Aber mitten in der Dunkelheit und wenn der Tag noch so dunkel ist, die Nacht noch so lang und der Tag noch so kurz, scheint das Licht des Evangeliums. Es gibt also keine Dunkelheit in dieser Welt, keine Geschicke, die so dunkel sind, dass Jesus nicht reinleuchten kann. Und darum ist das, was hier in der Apostelgeschichte steht, was jetzt Paulus und Barnabas erlebt hat, auch das Licht des Evangeliums, was in die Dunkelheit hineinstieß. Manche haben es angenommen, andere haben es bekämpft. Darum habe ich das Thema genannt, der Widerstand des Bösen. Apostelgeschichte 13, Vers 6 bis 13. Und da sie die Insel durchzogen bis zu der Stadt Paphos, fanden sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Jesus. Der war bei Sergius Paulus, dem Landvogt, einem verständigen Mann. Der rief zu sich Barnabas und Saulus und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Da widerstand ihnen der Zauberer Elimas, denn so wird sein Name gedeutet, und trachtete, dass er den Landvogt vom Glauben wendete. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, sah ihn an und sprach: O du Kind des Teufels, voll aller List und aller Schalkheit und Feind aller Gerechtigkeit, du hörst nicht auf, abzuwenden die rechten Wege des Herrn. Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und von Stund an fiel auf ihn Dunkelheit und Finsternis und er ging umher und suchte Handleiter. Als der Landvogt diese Geschichte sah, glaubte er und verwunderte sich der Lehre des Herrn. Da aber Paulus und die um ihn waren von Paphos schifften, kamen sie gen Perge im Lande Pamphylien. Johannes aber wich von ihnen und zog nicht wieder gen Jerusalem. Wo immer in der Welt die frohe Botschaft verkündet wird, gibt es Störversuche der Macht der Finsternis. Die Hölle macht sich auf. Und wir wundern uns gar nicht. Denn das ist normal. Wir wissen es. Die Hölle kann es nicht ertragen, das Wort vom Kreuz. Das Evangelium kann es nicht ertragen. Denn die Hölle weiß, dass sie jede Seele verliert, die darauf eingeht. Wer auf das Angebot Gottes in Jesus Christus eingeht, ist für die Hölle verloren. Darum muss die Hölle alles dran setzen, um zu verhindern, dass sich jemand zu Jesus bekehrt. Er soll Abstand halten. Es ist nämlich die frohe Botschaft der Liebe. Und der Satan hat keine Liebe. Er hat nur im Sinn zu zerstören. Gottes einziges Ziel mit den Menschen ist, dass er lebt. Du und ich, jeder soll leben, und zwar in Ewigkeit. Das ist Gottes einziges Ziel. Gottes Ziel ist nicht, uns zu richten. Das muss leider geschehen, wenn wir nicht leben wollen. Aber sein Ziel ist das Leben, dass wir leben, in Ewigkeit, ja? Aber das einzige Ziel des Satans ist, den Menschen zu verderben. Er hat kein anderes. Darum sagt Jesus ja auch in Johannes 8, Vers 44, er ist ein Mörder von Anfang an. Er kann nichts anderes. Er will nichts anderes. Er will nur morden. Koste es, was es wolle, und auf welchen Wegen er auch dazu gelangt. Hauptsache, er kann morden. Und er ist Tag und Nacht unterwegs, auch in unserer Stadt, und womöglich auch die Gläubigen anzutasten und auszuschalten. Das, was Paulus und Barnabas an Widerstand auf Zypern erlebte, denn sie waren ja durch den Heiligen Geist ausgesandt, diese frohe Botschaft überall zu verkünden. Und sie sind ja nach Zypern gefahren. Welchen Widerstand sie dort erlebten, ist ja eigentlich nur eine Fortsetzung dessen, was zuvor schon geschehen war. Als das Evangelium aufbrach zu Pfingsten und die Menschen davon erfuhren, machte sich sofort die ganze Hölle auf. Die Apostel wurden eingesperrt, wurden geschlagen, man hat ihnen Verbote aufgelegt. Das war nicht der Mensch, das war der Satan, der das alles in Szene gesetzt hat. Natürlich gebraucht er auch Menschen dazu, um das zu tun. Aber er, der Fürst der Finsternis, machte die Leute mobil. Er machte auch die ungläubigen Juden mobil, den Stephanus zu steinigen. Das waren nicht die Menschen. Das war die Macht der Hölle, die sich aufmachte, um diesen Zeugen aus dem Weg zu räumen und auch viele andere Verfolgungen. Der Widersacher lässt sich nur dann ein Schweigen auferlegen, wenn diejenigen, die das Evangelium berichten können, auch schweigen, dann sagt er nichts mehr. Wenn Christen nichts mehr reden vom Evangelium, dann redet er auch nicht, braucht er ja nicht mehr. Er hat ja keine Gegenwehr. Aber da, wo das Evangelium bekannt wird, im Leben und im Wort, muss er kämpfen. Und hier ist begründet, dass wir so viele Anfechtungen und Probleme haben. Das sind nicht die Menschen um uns herum. Das sind nur Gefäße, die dazu benutzt werden. Es ist der Widersacher. Er will nicht, dass wir fröhlich die Geburt unseres Heilandes feiern. Er will nicht, dass wir daran denken, dass unser Heiland am Kreuz für uns bezahlt hat, was wir schuldig waren vor Gott. Das will er nicht. Verstehen wir das? Daher dieses ganze Gerangel, auch in der Gesellschaft und in der Welt. Der Widersacher will nicht, dass das vollbrachte Werk des Herrn für alle Menschen ans Licht kommt. Das aktive Vorwärtsschreiten aber im Glauben derer, die erkannt haben, dass es nur einen Weg zu Gott gibt, nämlich über das Kreuz. Dass es keine Religion gibt, die einlädt zu Gott, sondern nur in Jesus Christus. Weil keiner die Sünden vergibt, außer Gott selbst in Christus. Dieses Vorwärtsschreiten im Glauben ruft stets Widerstand hervor. Religiös kann jeder sein. Dagegen hat der Teufel nicht, der ist ja selber religiös. Er ist ja selber der Religionsstifter. Deswegen hat er nichts gegen Religion. Man kann triefend fromm sein, bloß nicht das Kreuz verkündigen. Barnabas und Saulus, der auch Paulus hieß, sie verkündigten aber das Kreuz, das vollbracht auf Golgatha. Und das ist was ganz anderes. An vielen Stellen machte sich bereits, und das können wir in der Schrift nachlesen, der Widersacher auf, um diese wunderbare Heilsbotschaft von der Geburt Jesu, von der Kreuzigung, von der Todesüberwindung, von der Himmelfahrt nicht zustande kommen zu lassen, machte er sich auf, um Hindernisse in den Weg zu legen. Schon bei der Versuchung Jesu in Matthäus 4, Vers 3 und 4 lesen wir, dass der Versucher, und er hat ja immer nur das eine Ziel, das Evangelium muss gestoppt werden. Der Versucher trat zu Jesus und sagte, bist du Gottes Sohn? Mit anderen Worten, wozu bist du eigentlich da? Wozu bist du denn gekommen? Bist du Gottes Sohn? Naja, dann sprich, dass diese Steine Brot werden. Hier sollte vom Satan der Auftrag, den Jesus vom Vater bekommen hat, in Frage gestellt werden. Bist du Gottes Sohn? Und die Provokation, dann mach doch, was ich dir sage, das kannst du doch. Horche auf meine Stimme. Und hätte der Herr Jesus das getan, hätte er nicht für uns am Kreuz bluten können. Wenn er auf die Stimme des Widersachers gehört hat. Und er antwortete, wie wir wissen, der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Davon lebt er, nicht vom Brot. Bist du wirklich Gottes Sohn? Bist du wirklich, so stellt der Satan ja oft die Frage, auch in unserer Zeit und auch damals bei der Ausbreitung des Evangeliums, denen, die an Jesus glauben, bist du wirklich ein freier Christ? Manche sagen ja, ja, ich bin ja frei, ich kann machen, was ich will. Bist du wirklich ein freier Christ? Dann mach doch, was du willst. Kannst ja alles machen. Das ist eine Versuchung des Satans. Ich bin frei, alles zu lassen. Das ist eine andere Freiheit. Manche stehen ja auch an der Ampel, kommt kein Auto, der Fußgänger geht bei Rot rüber. Andere stehen da, ich bleibe auch stehen. Und ich denke, danke Herr, dass ich die Freiheit habe, stehen zu bleiben. Ich habe die Freiheit. Ich muss das nicht machen. Ich muss nicht das Gebot übertreten, dass man bei Rot nicht über die Straße geht. Ich muss das nicht, bin frei. Ich bin frei, etwas nicht zu tun. Und der Satan will aber immer sagen, bist du wirklich ein freier Christ? Dann kannst du alles tun. Das hört man ja oftmals auch so im Gespräch. Paulus hat ja auch gesagt, ich habe alles Macht, ich kann alles tun. Aber er hat auch gesagt, es dient nicht alles zum Guten. Es frommt nicht alles. Pass auf. Nutz nicht die Freiheit zum Deckel der Bosheit. Der Satan sagt, bist du ein freier Christ? Dann kannst du doch tun, was dir gut erscheint. Was erscheint dir gut? Ja, mach es doch einfach. Du brauchst Gott nicht zu fragen. Das steckt alles so dahinter. Und mit diesem selben Geist war auch der Satan und seine Vasallen damit auf der Insel Zypern. Eine andere Stelle in Matthäus 8, Vers 28 und 29, als Jesus die Verkündigung vom Reich Gottes unter den Gergesenern auf der anderen Seite des See Genezareths anfing, da liefen ihm auch die Geister entgegen. Der Satan kam da ihm entgegen. Die Geister der Hölle in zwei Besessenen. Und sie schrien und sagten, was haben wir mit dir zu schaffen? Sie machten das publik. Publik, sie schrien sogar ganz laut, damit die anderen Leute, die vielleicht von ferne oder nahe standen, Angst kriegten. Mit anderen Worten, hört bloß nicht auf den, was der da sagt. Was haben wir mit dir zu schaffen? Du bist Fremdtier, du gehörst nicht hierher. So schrie die Hölle Jesus an. Sie wollten alle wegjagen, die auf die Stimme des Evangeliums durch Jesus Christus hören wollten. Doch der Herr trieb die Dämonen fort und befreite die Menschen. In der Synagoge zu Kapernaum geschah es, dass Jesus auch anfing zu lehren und das Himmelreich zu verkünden. Und da machte sich auch der Satan auf und funkte dazwischen. Ich will uns das alles nur zitieren, um deutlich zu machen, was passiert, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Ist immer etwas los. Immer etwas los, immer Gegenwind, ja? Wir lesen das in Lukas 4, Vers 31. Er kam nach Kapernaum in die Stadt Galiläas und lehrte sie am Schabbat. Und sie verwunderten sich seiner Lehre, denn seine Lehre war gewaltig. Und dann passiert es. Da war ein Mensch in der Synagoge, besessen mit einem unsaubern Geist, der schrie laut und sprach: Halt, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth, hau ab! Du bist gekommen, uns zu verderben. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber hier hast du nichts zu suchen. Hier sind wir die Herren. Versteht ihr? Um diesen Kampf geht es ständig. Der Teufel will dann sagen, wenn du Jesus bezeugst, sei still. Hier bin ich der Herr in der Welt. Rede nicht zu laut. Rede nicht vom Evangelium. Versteck dich. Geh nach Hause. Setz dich auf dein Sofa. Glaube für dich. Aber sag es niemand. Was haben wir mit dir zu schaffen? Jesus aber wiederum musste eingreifen, bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der Dämon warf ihn mitten unter sie und fuhr von ihm aus. Und der Dämon tat diesem Menschen keinen Schaden. Also es war wieder nicht der Mensch, der hier gegen Jesus auftrat und das Evangelium. Es war der Dämon. Es war die Hölle, die sich da aufmachte, ja? Aber der Herr steht über allem. Und schlussendlich auch in Gethsemane. Da lesen wir ja in dem Gebetskampf, den Jesus führte, Lukas 22, Vers 44, dass er mit dem Tode rang. Und seine Blutstropfen waren wie, seine Schweißtropfen wie Blutstropfen. Er musste mit dem Tode kämpfen. Wer stand dahinter? Der Satan. Er wollte nicht, dass das Lamm Gottes das vollbracht am Kreuz für uns ausruft. Er sollte vorher sterben. Ohne, dass er den Blutpreis am Kreuz für die Menschen bezahlte. So musste er ringen mit dem Tode, dass er überwindet und dass er ans Kreuz gehen kann, da wo er für uns hingehen wollte und hingegangen ist. Der Satan versucht alles. Jesus Christus nennt ja alle, die der Kraft des Evangeliums widerstehen, Kinder des Satans. Habt ihr es gelesen? Johannes 8, Vers 44. Alle, die der Kraft des Evangeliums widerstehen, nennt er Kinder des Satans. Ihr dient ihm, ihr seid nicht neutral. Wer also dem Evangelium nicht Raum gibt und es bekämpft, wird missbraucht vom Geist des Widersachers. Der Satan, das hebräische Wort, heißt auch im Griechischen Diabolos. Er ist der Widersacher und ein Durcheinanderbringer. Er setzt sogar die Bibeltexte verschieden, ja? So dass der eine denkt, Mensch, das ist ja ganz anders hier. Das macht der Satan. Er stellt alles auf den Kopf. Die Leute lesen die Bibel, aber lesen da was ganz Falsches. Setzen die Verse ganz falsch zusammen. Das macht der Satan, weil er ja religiös ist. Er ist ja fromm diesbezüglich. Aber in dem Sinne, dass er gegen Gott streitet. Er ist ein Seelenmörder und ein Lügner, sagte Herr Jesus. Wenn er redet, wir sagen, haben ja dieses menschliche Wort, wenn der den Mund aufmacht, dann kommt nur Lüge raus. Wenn er redet, ist alles Quatsch, alles Lüge, was der sagt. Stimmt überhaupt nichts mit Gott überein, gar nichts. Und selbst wenn er Vokabeln benutzt, wir wissen, du bist der Heilige Gottes, steht dahinter ein anderer Gedanke. Nicht der Gedanke der Anbetung, sondern der Gedanke des Hasses. Er setzt alles falsch. Er ist ein Lügner. Und er redet von seinem Wesen, wie er ist. Von seinem Wesen. Dieses Wesen spiegelt sich immer in der Sünde wider. Sünde ist ja im Grunde genommen das, was der Weltgeist inszeniert in dem Menschen. Dass er falsch handelt gegen Gott. Eigentlich will der Mensch das Gute tun. Ne? Hat bei Apostel Paulus auch gesagt, ich will dir eigentlich das Gute tun. Ja, da wird man manipuliert, das Böse zu tun. Die Sünde zu tun. Darum hat Johannes in seinem ersten Brief es so formuliert und gesagt, Johannes, 1. Johannes 3, Vers 8a, wer Sünde tut, also vorsätzlich tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Das wird in Beziehung gesetzt. Also wenn jemand einfach der Sünde Raum gibt, ich sündige, ich mache das, wer das tut, der ist getrieben vom Geist des Satans, um das zu tun. Denn der Satan hat nichts anderes im Sinn. Er sündigt von Anfang an. Ein zweiter Punkt, falsche Boten. Wie es nun Gefäße der Gnade Gottes gibt, gefüllt mit dem Heiligen Geist, so wie die Apostel, die ausgesandt waren, und die Gläubigen, die Jesus im Herzen aufgenommen haben, gibt es also auch Gefäße, die mit dem Geist des Satans gefüllt sind. Um aber nicht als solcher erkannt zu werden, als ein Verderber, muss man sich verstellen. Und dieses Wort verstellen, das kennen wir gut, viele Menschen, und wir neigen manchmal auch dazu, uns zu verstellen. Wir lächeln den anderen freundlich an und wünschen ihm eigentlich das Schlechteste. Oder vieles andere. Man schauspielert, man verstellt sich. Auch im Berufsleben, im täglichen Leben. Man ist nicht ehrlich. Und das mussten die Diener des Satans auch tun. Die durften ja nicht erkannt werden. Deswegen mussten sich verstellen. So wie es auch der Apostel Paulus in 2. Korinther 11 schrieb. Und das sind Realitäten, mit denen wir auch heute rechnen müssen. Wir dürfen nicht so tun, als ob es das nicht gäbe. Das ist alles Realität. Hier schreibt der Apostel Paulus, die falsche Apostel und trügliche Arbeiter verstellen sich zu Christi Aposteln. Die geben vor, dass sie Christi Apostel sind. Und so kaschieren sie sich, dass die anderen das auch glauben. Dabei sind sie Wölfe im Schafspelz. Und von deren gibt's viele. Das ist auch kein Wunder, schreibt er, denn er selbst, der Satan, verstellt sich auch zu einem Engel des Lichtes. Also es ist ja kein Wunder und nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Prediger der Gerechtigkeit, welcher Ende aber sein wird nach ihren Werken. Und hier können wir die Sekten einordnen. Sie verstellen sich als Einrichtung, die Gerechtigkeit predigen, laden die Leute ein, aber sie werden verdorben. Sie werden nicht zur Freiheit in Christus, in Gott geführt. In Paphos also begegnet Paulus und Barnabas solch ein falscher Prophet. Der hieß Elimas, übersetzt der Mächtige oder täuschend noch ein anderer Name, Bar-Jesus. Sohn des Erlösers nannte der sich. Deswegen sollten alle auf seine Stimme hören. Sohn des Erlösers, Bar-Jesus. Dieser hielt die Menschen in seinem Bann und er widerstand der Botschaft des Apostel Paulus. Obwohl er ja noch sagte, ich bin ein Sohn des Erlösers. Mein Name sagt es ja. Bar-Jesus. Der römische Prokonsul, von dem wir hier gelesen haben, Sergius Paulus, sollte abgehalten werden, die frohe Botschaft aufzunehmen, die seinem Suchen nach Sinn des Lebens ein Ende gemacht hätte. Und das Schlimme, und hier kommen wir auch zu einem kleinen Punkt, der uns auch oftmals beschäftigt war, dass dieser Bar-Jesus, wir lesen es nicht umsonst in der Schrift, sogar ein Jude war, der ja eigentlich die Bibel, im Alten Testament zumindest, kannte. Was will das heißen? Das will doch heißen, dass der Satan listig ist und besonders die vermeintlich Frommen für sich einsetzen will. Erleben wir das nicht in unseren Tagen auch? In manchen christlichen Bereichen, die vom Satan gesteuert werden. Denn da kommt er am besten voran. Das sind doch Christen. Das ist doch ein Jude. Dem muss man doch glauben. Wenn er die in den Griff kriegt, deswegen steht das hier, ja, er war ein Jude. Dem musste man doch glauben. Wenn Gott in Isaak die Nachkommenschaft Abrahams segnete, dann wollte auch der Satan die Nachkommenschaft Abrahams in Ismael für seinen Weg segnen. Und wir sehen es im Islam. Der Satan steht dahinter. Er benutzt die religiösen Leute, um gegen das wahre Evangelium zu streiten. Es ist sein Terrain. Er will seinen Maßstab aufrichten, in der Hoffnung, alle mit sich in den Abgrund zu ziehen. Denn das, was von Ismael gesagt wird, das ist der Satan selbst. Denn es heißt in 1. Mose 16, Vers 12, nachdem die Hagar von ihrer Frau Sarah geflohen ist und dem Engel nun begegnete, der sie wieder zurückschickte und sagt, geh wieder zu deiner Frau zurück und dieser Sohn, den du gebären wirst, wird ein wilder Mensch sein. Ein wilder, zügellos, wild. Und in 1. Mose 21, Vers 9, als es dann darum ging, den Isaak anzuerkennen, den Gott ja erwählt hat, heißt es von Ismael, er war ein Spötter. Und all das ist der Satan auch. Ein Spötter gegen das Evangelium und wild. Er macht alles kaputt, ausschweifend. Das ist sein Wesen. Deswegen hat er sich diese Form erwählt und diese Nachkommenschaft, um gegen das Evangelium aufzutreten. Wenn Jesus Christus sagt, das Heil kommt von den Juden, dann will der Satan sagen, das Unheil kommt von den Juden. Solche Transparente hatten wir auch in Berlin mal, vor langer Zeit, längerer Zeit. Das Unheil kommt von den Juden. Die Juden sind unser Unglück. Und wenn es eine Kirche Gottes gibt, dann soll es auch eine Kirche Satans geben. Er baut alles daneben und nennt das sogar Kirche. Ja, wir müssen das einfach mal so verfolgen. Das ist so täuschend ähnlich, dass manche denken, ich gehe in die Kirche, dabei gehen sie in die Satanskirche vielleicht. Gibt es hier am Ernst-Reuter-Platz auch? Nicht? Da steht dann ganz groß dran, Kirche, der Scientology, Kirche. heißen die. Ja, da gehen wir doch in die Kirche. Aber das ist nicht die Kirche Gottes, das ist nicht die Ekklesia. Darum verführt der Satan am liebsten sogenannte Christen, um ein Gegenpol zu dem wahren Christentum zu haben. Und wir haben das in der modernen Theologie. Wo sollte die sich Christen nennen, sagen, die Bibel stimmt so nicht. Es gab keine Jungfrauengeburt. Braucht er gar nicht zu Weihnachten so feiern? Nein, nein. Gab keine Jungfrauengeburt. Jesus ist gar nicht durch den Heiligen Geist gezeugt worden. Das war Josef. Möglicherweise ein uneheliches Kind. Das sind Theologen, die das Christentum verkünden sollen und lehren sollen. Oder die Wunder, sagen sie, die haben gar nicht stattgefunden. Nein, das war eine ganz besondere psychologische Heilmethode und Jesus hat sie nur gesund gepflegt. Und Besessenheit gibt's nicht, das waren Epileptiker, die hat man eben halt dann doch irgendwo in Schutz genommen. Merken wir, wo der Teufel arbeitet und vieles andere mehr? Der Apostel Paulus ermahnte später auch die Gemeinde, weise und gehorsam gegen Gottes Wort zu wandeln, damit der Widersacher, der Lügner, der Widersacher Gottes den Verkündigungsdienst der Boten Gottes nicht verhindern kann. In 2. Korinther 11 nochmal die Verse, da ging es darum, dass der Apostel Paulus sagte, ich habe jetzt keine Gaben und kein Geld von euch genommen. Und zwar warum? Weil ich weiß, der Teufel steht vor der Tür. Der will nur Negatives mir nachsagen und sagen, guck mal, was der da macht. Ja, ja, der bereichert sich an den anderen. Ja, das steht dann hier. Da ich bei euch gegenwärtig war und Mangel hatte, war ich niemand beschwerlich. Ich hatte Mangel. Ich war aber niemand beschwerlich. Denn meinen Mangel erstatteten die Brüder aus Mazedonien, also von woanders her. So habe ich mich in allen Stücken euch unbeschwerlich gehalten und will es auch noch so tun. So gewiss die Wahrheit Christi in mir ist, so soll mir dieser Ruhm in den Ländern Achaia nicht verstopft werden. Warum das? Dass ich euch nicht sollte lieb haben? Gott weiß es. Was ich aber tue und tun will, das tue ich darum, dass ich die Ursache abschneide, denen die Ursache suchen, dass sie sich rühmen möchten, sie seien wie wir. Diese betrüglichen Apostel, die dann sagen, na schau mal, wir sind ja dir an der Seite. Nein, das, was ich hier durch die Kraft Jesu vermag, vermagst du nicht. Und wir sehen auch, dass ja gerade in sektiererischen Gruppen und auch schwarmgeistigen Gruppen es oftmals nur ums Geld geht. Es ist erschütternd, was man dort hört. Große Versammlungen mit Kollektiv, man kollektiert und zwar mit diesem Maß, dass man sagt, lege auch bitte dein Gebetsanliegen rein und dann das Geld gleich dazu, dass wir für dich beten können. Und dann findet man die Säcke mit den Gebetsanliegen in der Ecke und das Geld ist rausgenommen. So auch in Bern geschehen vor einigen Jahren. Ja, damit ihr die anderen nicht sagen können, sie sind wie wir, hat sich der Apostel Paulus so zurückgenommen, weil er wusste, da sind falsche Apostel unterwegs, denen er keine Ursache geben will, sich zu vergleichen mit den Aposteln, die das Evangelium verkünden. Schutz gegen diese Verkündigungsangriffe, so wie auf Zypern, ist die Sünde zu meiden. Die Sünde zu meiden. Darum schrieb wiederum auch der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 18, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern er bewahrt sich. Das heißt, er passt auf. Warum passt er auf? Er ist doch schon gerecht vor Gott. Er passt deswegen auf, damit der Satan ihm nichts Übles nachreden kann. Deswegen passt er auf. Durch die Gabe Gottes ist man vollkommen und gerecht. Wir passen in den Himmel, auch wenn wir gesündigt haben, wenn wir in die Sünde fallen. Aber wir passen auf, dass das nicht geschieht, dass nicht der Widersacher kommen kann, um das Evangelium unglaubwürdig zu machen durch das schlechte Zeugnis der Boten Christi. Das meint Johannes hier. Und dann kommt noch eines hinzu, das möchte ich auch erwähnen. Die Tat, die überzeugende Tat, der Prokonsul von Zypern wurde gläubig. Er wurde gläubig, als er sah, dass das Evangelium, das, was da verkündigt wurde, nicht nur in Worten bestand. Daraufhin wurde er gläubig. Er hat gesehen, welche Macht und Vollmacht ist da. Die Blindheit hat diesen falschen Propheten befallen. Und da wurde er gläubig. Zu dem Gott möchte ich auch gehören, der so ein Evangelium in die Welt gebracht hat. Obwohl sich der falsche Prophet als der Mächtige nannte, ja, Elimas, der Mächtige, wurde offenbar, dass Gott in Jesus Christus der Allmächtige ist. Und dem Allmächtigen wollte der Prokonsul glauben. Er bekehrte sich von ganzem Herzen und nahm Jesus Christus auf. Denn mit Vollmacht gebot der Apostel dem Geist der Finsternis, dass er weichen musste, dass er schweigen musste. Die Tat also, können wir daraus sehen, die Tat im Leben der Gläubigen unterstreicht das Wort des Glaubens. Das Wort des Glaubens wird uns ja nicht allein abgenommen, da können wir viel erzählen. Wenn das Leben das nicht beweist, dann können wir keinen überzeugen. Darum spricht Paulus zu den Korinthern, ja in 1. Korinther 4, Vers 20, dass das Reich Gottes, das Evangelium, nicht in Worten besteht, sondern in der Beweisung der Kraft. Die Kraft, die uns verändert, die muss sichtbar sein. Hier verstehen wir auch, wenn der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt zu den Jüngern, lasst das Licht leuchten. Nicht allein genießt ihr das Licht, sondern lasst es leuchten. Die Tat muss gesehen werden, dass sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Lasst es leuchten. Oder in Galater 5, Vers 6, der Glaube soll durch die Liebe tätig werden. Tätig. Und genau das war auf der Insel notwendig. Der Prokonsul sah die Tat und bekehrte sich. Jakobus schreibt so, Jakobus 3, Vers 13, wer ist weise und klug unter euch? Der erzeige mit seinem guten Wandel seine Werke. Seine Werke. In der Sanftmut und Weisheit. Also auch wieder hier sichtbar werdender Glaube. Der Satan hat auch Werke, aber Werke, die dazu dienen sollen, den Menschen fernzuhalten von Gott. Der Gläubige dagegen darf und soll Werke haben, die den Nächsten auf die Spur zu Jesus Christus bringen. Das heißt, der Beweis des wahren Glaubens liegt in der Tat. In der Tat zur eigenen Stärkung, dass wir merken, ja, wir sind auf dem rechten Weg und zum Segen für den Nächsten. Und jeder soll es erfahren. Als auf der Insel Zypern nun viele ja zum Glauben gekommen sind, sicher nicht nur der Prokonsul, machten sich ja Paulus und Barnabas auf und fuhren mit dem Schiff zum Festland in die Türkei, um dort weiter den anderen Menschen die frohe Botschaft zu sagen. Sie fuhren in die Südtürkei nach Antalya, das ist heute ein Begriff, ist ja auch ein Badeort, dort in diese Gegend fuhr er. Daran können wir erkennen, dass der Auftrag Gottes, das Evangelium von Jesus Christus weiterzutragen, niemals aufhört. Ist der eine Ort gesegnet worden, geht es weiter, immer weiter, immer weiter. Eine Generation sagt es der anderen. Jesus sagte ja deshalb in diesem Gleichnis von diesem Edelmann, der über das Land zog in Lukas 19 und seine Güter seinen Knechten austeilte, sagte er, so soll es bei euch auch sein. Handelt, handelt, handelt, bis ich wiederkomme. Es geht immer weiter. Und das Letzte, durchhalten und standhalten ist wichtig. Nicht alle, die sich auf dem Weg der Nachfolge Jesu befinden, bleiben treu und fest. Sie gleichen ja diesem ausgestreuten Samen in dem Gleichnis Jesu vom vierfachen Ackerfeld, wo dieser Same mitten unter das Steinige fällt. Geht schnell auf, hat aber wenig Wurzeln. Dann kommt die Hitze, die Anstrengung, die Überforderung oder wie man das auch nennen mag. Und dann geht alles kaputt. Dann verdorrt die Pflanze, geht zurück. Matthäus 13, 20, 21. Wir haben gelesen in diesem Abschnitt, der Neffe von Barnabas, Johannes Markus, der nutzte die Gelegenheit, als man wieder zum Festland kam, nach Hause zu gehen. Ade, ich komme nicht mehr mit euch mit. Ist mir zu schwierig. Er ging zu seiner Mutter nach Jerusalem, zu der Schwester von Barnabas, der Maria. Er zog wieder dahin zurück. Und wir wissen, später gab es diesbezüglich einen Streit zwischen Paulus und Barnabas. Weil Barnabas sagt, ach noch, lasst uns doch mal den wieder mitnehmen. Und Paulus sagt, nein, wer nicht treu mitgeht, der soll bleiben. Wir können keinen gebrauchen, der auf dem halben Wege nach Hause geht. Entweder kommt er mit oder er bleibt. Und das können wir auch sehen, dass viele einen guten Anfang machen, aber nicht weiter durchziehen. Sie haben den Auftrag, in den Spuren Jesu zu wandeln und ihm zu dienen. Und sie brechen wegen der Schwierigkeiten in ihrem Leben und der Welt ab. Und hier ist mir dieses Wort wichtig, was im Hebräerbrief auch steht. Gedenkt an eure Lehrer. Ist ja schon mal ein guter Satz, finde ich wunderbar. Aber nicht nur so, sondern schaut ihr Ende an. Nicht, was ihr am Anfang alles so gemacht habt. Ihr Ende. Und dann folgt ihrem Glauben nach. Denn das Ende ist wichtig. Nicht nur ein guter Anfang, sondern das Ende. Wir sollen nicht auf der Strecke bleiben. Schwierigkeiten sollen uns nicht abhalten von dem Zeugnis, das uns Jesus ins Herz gegeben hat. Und darum auch in Johannes 15, und ich habe danach noch eine Bibelstelle, dann höre ich auf. Johannes 15 sagt der Herr, bleibt in mir. Wer in mir bleibt, am Anfang, in der Mitte und am Ende, wer in mir bleibt, der bringt Frucht. Der bringt, der andere nicht. Und das verstehen, auch in schweren Zeiten bringen die Frucht, weil die bleiben. Das hat schon der Prophet Jeremia gesagt, Jeremia 17, Vers 7 und 8. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt, der in ihm bleibt. Und des Zuversicht der Herr ist, was ist mit dem? Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Denn wenn auch eine Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Frucht. Hier verstehen wir das, was der Herr Jesus auch sagt. Bleibt in mir. Denn, warum kann er das sagen? Er hat den Kampf des Glaubens für die Seinen bereits vollendet. Er hat ihn vollendet. Wir leben nicht zum Vollbracht hin, sondern vom Vollbracht aus. Und das soll uns auch zu Weihnachten, auch in dieser Woche, ganz neu bewusst werden. Der Heiland ist geboren, er ist gekommen, um das zu vollbringen, was wir nicht vollbringen konnten, und hat uns in dieses Sein vollbracht hineingenommen, dass wir dem Widersacher entgegenstehen können, nicht auf ihn hören müssen, keine Abstriche machen müssen von dem Wort Gottes, sondern Jesus leben und Jesus bezeugen, bis dass er wiederkommt. Soweit zu diesem Textabschnitt.